1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder eine offene und freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt oder diskutieren wollt, dann müsst ihr anrufen 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Diana und Diana ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Diana. Was ist dein Thema? Hallo Domian. Mein Thema ist meine Schwester, meine große Schwester. Ja, was ist mit der großen Schwester? Die ist 28 Jahre alt und hat vor anderthalb Jahren ihre Kinder zu meiner Mutter gegeben. Mhm. Ihre zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die Alena ist jetzt 5 und der Jeremy wird jetzt 6 nächsten Monat. Mhm. Und warum hat sie die? Der wird 4. Naja, vier, fünf, sechs, in der Richtung. Ja. Warum hat sie die Kinder abgegeben? An eure Mutter? Sie hat damals gesagt, sie hat sich damals von ihrem ehemaligen Freund getrennt, dem Vater der Kinder, und hat gesagt, sie schafft das alles nicht mehr, das wird ja alles zu viel. Und dann hat sie die ins Heim gegeben, hat sie aber nach 2 Tagen wieder abgeholt und das Jugendamt ist dann hingegangen und wollte ihr die Kinder wegnehmen. Und dann ist sie zu meiner Mutter und hat ihr das erzählt. Mhm. Und uns ist das vorher auch gar nicht aufgefallen oder so, gar nicht. Weil sie immer vernünftig auch mit den Kindern umgeht. Die hat die auch nie irgendwie vernachlässigt oder so, deswegen haben wir das auch nie verstanden. Ja. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, pass auf, ich helfe dir. Wir gehen zum Anwalt und alles. Und dann ging das schon so weit, dass das vor Gericht gegangen ist. Und meine Eltern sind halt mitgegangen. Hm. Und der Richter hat dann gefragt, ja, also entweder die Kinder gehen jetzt ins Heim oder halt zu meinen Eltern. Mhm. Und da haben meine Eltern sofort gesagt, dann kommen die zu uns. Ja. Und wie alt ist deine Schwester? 28. 28. Warum schafft sie das nicht, zwei Kinder zu erziehen? Das machen doch Tausende und Abertausende anderer Frauen auch. Ja, ich weiß. Ich verstehe das auch nicht. Und das ging ja vorher. Es ging doch vorher. Ja, das ging super. Und der Freund von ihr war auch vorher nicht da. Also der saß im Gefängnis. Mhm. Also da war sie schon alleinerziehend. Ja, eben. Hast du denn ein enges Verhältnis zu deiner Schwester? Es geht. Also ich bin die Einzige, wir sind 6 zu Hause, Kinder. Mhm. Und meine Schwester ist die Älteste. Mhm. Und ich bin die Einzige, die jetzt auch noch Kontakt mit der hat. Mhm. Aber hast du doch am meisten Einblick so in ihre Psyche. Wie erklärst du dir das denn? Ich vermute, dass der neue Freund von meiner Schwester, seitdem ist sie mit dem zusammen. Ach so, dass der die Kinder nicht will. Genau, nein, er hat auch von vornherein, ich habe den nur einmal gesehen. Hm. Und bis heute? Bis heute, ja. Einmal zufällig habe ich den gesehen. Und du glaubst, dass er die Kinder nicht wollte und deshalb hat sie abgegeben. Was ist das denn für ein schäbiges Verhalten? Grausam. Grausam ist das. Grausam, ja. Vor anderthalb Jahren hat sie die Kinder abgegeben, also zu eurer Mutter abgegeben. Genau. Und ihr seid 6 Kinder zu Hause. Das heißt, deine Mutter war in ihrem Leben schon sehr beschäftigt. Und wie viele Kinder leben? Immer noch. Wie viele Kinder leben von euch, also von deinen Geschwistern noch zu Hause? 4. Das heißt, sie hat 4 eigene Kinder und 2 Enkel zu Hause. Genau. Das heißt, das ist richtig Action und Arbeit für deine Mama. Genau. Meine Mama hat einen Fulltime-Job. Allerdings. Kümmert sie sich, also deine Schwester, denn so, zumindest so ein bisschen um die Kinder und besucht sie mal zu Hause bei euch? Ja, das war ja das. Meine Schwester hat dann damals eine Therapie angefangen, hat sie gesagt. Mhm. Und als Rückführung quasi. Und die sollten auch nur ein halbes Jahr bei meiner Mutter sein, bis dass sie die Therapie abgibt. Stopp. Also Rückführung? Rückführung zu der leiblichen Mutter. Ach so. Ich dachte, eine Rückführungstherapie. Nee. Mhm. Ja. Und meine Schwester, das hat auch alles super funktioniert. Meine Schwester hat jetzt auch umgezogen in eine größere Wohnung dann. Ja. Hat auch für die Kinder zwar ein eigenes Zimmer fertig. Mein Vater hat die ganze Wohnung gemacht, alles getan. Ja. Und es hat auch super funktioniert. Sie hat sich dann auch von ihrem Freund getrennt teilweise, ist aber dann wieder mit ihm zusammengekommen und ich weiß nicht, ob sie abhängig ist oder ob er sie unter, ich glaube, er setzt sie irgendwie unter Druck oder lange, so. Lange Rede, kurzer Sinn, die Kinder sind dann wieder nicht zu ihr zurückgegangen. Die waren dann bei meiner Schwester vor ungefähr 5 Wochen. Wie lange? Hat meine Schwester die dann zurückbekommen. Für wie lange? Für 3 Wochen. Und jetzt sind sie wieder bei deiner Mutter. Ja, sie ist dann einfach hingegangen, hat sie morgens, ich habe die Kinder in meinen Kindergarten geholt. Meine Schwester hat, ich bin vor einem Monat umgezogen nach zu meiner Mutter, also in die Nähe zu meiner Mutter. Und ich habe vorher neben meiner Schwester gewohnt. Ich habe sie dann jeden Morgen abgeholt, in den Kindergarten gefahren. Ja. Und meine Schwester hat dann vor 5 Wochen, einfach habe ich sie abgeholt, meiner Mutter eine SMS geschrieben, ich schaffe das nicht, ich bleibe für immer bei Sami, ihrem Freund. Ich möchte, dass du meine Kinder großziehst. Das ist bitte auch hab Verständnis. Bitte hab Verständnis. Ich möchte, dass du meine Kinder großziehst. Bitte hab Verständnis. Ja. Hat sie sich seitdem mal blicken lassen zu Hause bei deiner Mutter? Sie hat 2,5 Wochen sich gar nicht gemeldet bei meiner Mutter. Und ist dann hingegangen, hat angerufen. Bei mir erst, dann bei meiner Mutter und wollte halt ihre Kinder sehen. Sie möchte die alle 14 Tage übers Wochenende da haben. Und was sagt denn deine Mutter dazu, deine Eltern? Meine Mutter ist, also mein Vater hat gesagt, mein Vater redet gar nicht mehr mit meiner Schwester. Das tut ihm unheimlich weh. Es ist ja auch für die Kinder schrecklich, dieses ständige Hin und Her. Ja, also, sicher. Also man könnte jetzt sagen, entweder ist die psychisch so labil, dass sie das irgendwie nicht auf die Reihe bekommt, oder sie ist einfach eine Egoistin und ist diesem Mann verfallen, dass sie alles das macht, was der Mann will. Ich glaube, sie macht alles, was er will. Und umso, sie ist ihm richtig hörig. Umso schlimmer ist ihr Verhalten. Ja. Umso weniger verzeihlich oder überhaupt nicht verzeihlich ist ihr Verhalten. Ja, und das sagt mein Vater halt auch. Was für ein Glück für die Kinder, wenn jetzt deine Eltern nicht da wären, dann wären die Kinder in ein Heim gekommen. Ja. Hast du sie denn schon mal so richtig angegriffen im Gespräch nach dem Motto, was fällt dir eigentlich ein und was machst du da? Was denkst du dir dabei? Ja. Ja, habe ich. Und was sagt, wie reagiert sie dann darauf? Gar nicht. Wie gar nicht? Gar nicht? Sie reagiert überhaupt nicht, sie sagt gar nichts dazu. Ja, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, das ist doch nicht schlimm. Andere Kinder leben doch auch nicht bei der Mutter, sagt sie dann. Heftig, ne? Sie sagt immer, wenn ich nicht glücklich bin, können meine Kinder auch nicht glücklich sein. Wenn sie die Kinder irgendwie vernachlässigt hätte oder so, dann würde ich das ja noch verstehen auf einer Seite. Ja. Aber gar nicht. Im Gegenteil, sie ist mit denen öfter zum Spielplatz gegangen und kauft denen regelmäßig Sachen, Spielzeug, Anziehsachen. Also, haben Geburtstag zusammen es ist eine Laune. Ja. Es ist eine egomanische Laune. So kann man das sagen. Ich weiß nicht, was ihr einfällt. Also ich finde das grausam, weil ich habe selber einen kleinen Sohn und der ist das Wichtigste für mich. Schafft, ja klar. So soll es ja auch sein. Schafft deine Mutter es denn? Ja, doch. Das also ich habe richtig Respekt vor meiner Mutter. Ja, sie ist ja auch sehr trainiert und sehr professionell wahrscheinlich im Aufziehen von Kindern. Dank. Und deine Mama ist auch noch fit und gesund. Ja, doch. Meine Mama ist jetzt, die wird jetzt nächstes Jahr 48. Ja. Hast du auch eine junge Mama? Ja. Ja, das stimmt. Meine Mama hat früh angefangen. Ja, Diane, das ist eine traurige Geschichte und dennoch auch noch wieder eine tröstliche Geschichte, nämlich tröstlich insofern, dass die Kinder gut aufgehoben sind und offenbar eine wunderbare Oma haben und Opa haben, wo sie ein Zuhause finden. Und hoffentlich kommt deine Schwester irgendwann mal zur Besinnung und kapiert, was sie da für eine Scheiße gebaut hat. Ja. Und hoffentlich kann sie es wieder gut machen irgendwann. Ja, ich habe auch zu meiner Schwester gesagt, also ich hoffe, dass du weißt, was du da machst. Ja. Also ich weiß nur, sie wird es bereuen. Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwann ja. Ich glaube, dann wird es zu spät sein. Tja, wollen wir es nicht hoffen. Da hat sich gerade jemand gemeldet bei dir im Hintergrund, ne? Hörte ich. Ja, das war meine Katze. Ach, die Katze war das. Ich dachte, dein Kind wäre das gewesen. Nein, der schläft, Gott sei Dank. Ja, man weiß es ja nicht. Diana, wünsche mal deinen kleinen, wie nennt man das, Neffen und... Ja, mein Neffe und meine Nichte. Nichte und Neffe. Denen wünsche ich alles Gute, natürlich auch deine Mama. Ja, und danke. Dass es den Kindern mindestens gut geht und deiner Mutter. Das hoffe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns eher erreichen könnt, live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und jetzt bin ich verbunden mit Helga und Helga ist 56. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Erst einmal ein wunderschönes Lob an deine Sendung. Dankeschön. Die dürft nur viel öfters kommen. Na, wir und sind nicht ja so spät. Ja, ja, mit dem Spät. Aber wir sind ja schon jede Nacht da. Ja. Was ist dein Thema? Es geht um das Thema, am Freitag war ein junger Mann mit Spielsucht. Ich erinnere mich, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er geheißen hat, aber ihm kann ich nur einen ganz, ganz guten Tipp geben. Er soll sofort in Therapie gehen. Ich habe das Ganze hinter mir. Warst du selbst spielsüchtig? Nein, ich nicht. Mein Mann. Dein Mann. Ich kenn's von der anderen Seite. Was für ein Leid und was für ein Elend man da mitmacht. Wie lange war dein Mann spielsüchtig? Das fing an, wir haben geheiratet in 75, da war es der Alkohol. Ja. Das habe ich 5 Jahre mitgemacht, im Guten, im Bösen. Mhm. Und dann bin ich mit Kind und Kegel ausgezogen. Mhm. Dann kam, er macht's nicht mehr und ich hab ja recht und. Mhm. Und ich bin wegen der Kinder wieder zurück. Ja. Und es ging kurze Zeit gut. Und dann fing das Spiele an. Und das hat man nicht gerochen. Das hast du nicht gerochen und auch nicht gemerkt am Anfang. Ja. Ja. Er hat auch in so Spielhallen gespielt. Ja. Ja. Er war die ganze Woche beruflich unterwegs. Wie viele Jahre hat er es verschwiegen? Bitte? Wie viele Jahre hat er es verschwiegen vor dir? Erst einmal 10. 10 Jahre? 10 Jahre. Und du hast in diesen 10 Jahren nicht gemerkt, mit dem stimmt was nicht? Ich habe schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Mhm. Aber da bist ja nur du schuld. Da bist ja nur, also nur ich schuld, ne? Wie hat er das denn finanziert, wenn er 10 Jahre heimlich gespielt hat? Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht steinreich wart. Nee, mir war nicht steinreich. Was er verdient, geht mich nichts an. Mhm. Und seine Mutter hat er erzählt, ich würde so viel Geld brauchen, Haushaltsgeld. Ist ja aber auch schon ein Affront, finde ich, wenn der Ehemann zur Ehefrau sagt, was ich verdiene, geht dich nichts an. Ja. Ich finde, es geht schon Eheleuten was an, was der eine verdient und was der andere verdient. Nee, er ist von seiner Mutter so erzogen worden, dass die Frau das gar nichts angeht. Also er hat dir so ein Haushaltsgeld gegeben und das war's? Ja. Mhm. Ja. Und da hatten wir den größten Krach schon, wenn ich einen Kasten Wasser gekauft habe. Man kann ja die Flasche einzeln kaufen, die sind ja billiger. Mhm. Hat er dir denn immer pünktlich das Haushaltsgeld geben können? Das erste Jahr habe ich gar nichts gekriegt. Ja, und wie hast du die Familie versorgt? Ja, da hatte man noch keine Kinder. Ja. Und mir hatte Landwirtschaft, mir hatte Fleisch, mir hatte Milch, mir hatte Eier, mir hatte Obst, mir hatte Gemüse. Verstehe. Und mehr brauchst du nicht. Weißt du, wie viel Geld dein Mann insgesamt verspielt hat? Es ist später rausgekommen, 250.000 Euro. 250.000 Euro Schulden? Ja. Puh. Ja. Bist du mit dem noch zusammen? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Ich habe die Scheidung 2005 eingereicht. 2005? Nach 33 Jahren. Und hat er bis 2005 gespielt? Ja. Ja. Und da wusstest du es schon ein paar Jahre? Der war in 90, hatte sich dann immer geöffnet. Der kam heim, freitagsabends, und hat gezittert. Er hat gezittert. Hm. Normal hätte er um 6, 7 Uhr abends daheim sein können. Hm. Und er kam die Nacht um irgendwann heim. Wenn du dann gefragt hast, wo kommst du her? 1000 Ausreden, die ich all auswendig kenne, aber keine war wahr. Und dann hat er gezittert und hilf mir, ich gehe kaputt, hilf mir. Aber er hat nie sich selbst Hilfe gesucht in einer Beratungsstelle oder einer Klinik. Da habe ich gesagt, ich kann dir nur helfen, wenn du mir sagst, was los ist. Mhm. Da haben wir die ganze Nacht gesprochen. Er hat sich gering gewehrt, er hat mir es nicht gesagt. Morgens um 6 sagte dann, ich habe Probleme im Spiel. Und da habe ich ihn aufgebaut und habe, ich helfe dir, ich halte zu dir, ich helfe dir. Und dann sind wir zum Hausarzt und besprochen und ist er dann fort in Therapie. Mhm. Da war er 8 Wochen fort. Und wenn die Firma das erfährt, und wenn die Firma das erfährt, die Firma darf das nicht erfahren. Und da habe ich mitgelogen in der Firma. Mhm. Er hat Gesichtslähmung, er will keinen Besuch und er will nichts, weil... Hat er in dieser Aufenthalt in der Klinik genutzt? Ja, 2 Wochen. 2 Wochen. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Jetzt haben wir gerade so viele Jahreszahlen genannt. Nochmal zum Verdeutlichen. Nachdem du das erfahren hattest von ihm, wie viele Jahre hast du dann dich noch mit ihm rumgeschlagen bis zur Scheidung? 33 Jahre. Nee, nachdem du das wusstest von der Spielsucht. Wie viele Jahre hat es dann noch gedauert bis zur Scheidung? Dann waren es 25. Ja, glaube ich, kommen wir jetzt ein bisschen durcheinander. Ist auch egal. Jedenfalls war es für dich ganz, ganz schrecklich, dass du nichts machen konntest. Ich war in der Zeit nur krank. Mhm. Nur krank. Mhm. Bandscheibe, Kreuzschmerzen. Die Last, wo ich getragen habe, der Mutter mit der Konstanz. Mit seiner Mutter konntest du nicht sprechen. Hm. Mein Bub macht das nicht. Der erzählt immer, du machst alles kaputt. Mit wem hast du denn überhaupt da ordentlich drüber reden können? Ich durfte ja mit niemandem reden. Hm. Sag mal, Helga, wer hat ihm denn 250.000 Euro gegeben überhaupt? Er hat gut verdient, hat mir ja kaum was abgegeben. Er hat bei der Mutter, seine Mutter, ne, die konnte mit der Bank und mit den Kärtchen und hin und her, das hat ihn ja mehr durchgeblickt. Die hat Vollmacht und die hat so unterschrieben, bring mir mal 100 D-Mark mit. Mhm. Da hat er noch heimlich 2 Nullen dran gemacht. Ach so. Und hat ihr auch noch das Konto abgeräumt, ohne dass sie es gemerkt hat. Hast du dich letztendlich von diesem Mann getrennt wegen der Spielsucht? Ja. Ja. Ja. Wie geht es ihm heute? Wir sind geschieden. Weiß. Wir hatten ein eigenes Haus. Hm. Wir hatten ein großes Haus mit 4 Wohnungen vermietet. Die Miete hat er sich bar geben lassen. Also ist er heute immer noch spielsüchtig? Das hat er sich bar geben lassen, hat es verspielt. Mir hat er erzählt, die bezahle ihr Miete nicht, der Abtrag läuft und so nach dem Motto, du gehst ja auch wieder arbeiten, dein Geld brauche ich auch noch. Also, und das habe ich nicht gemacht. Das ist nicht mal. Aber du hast ja sicher, kriegst ja irgendwelche Informationen. Wie geht es ihm denn heute? Er wohnt in meiner Nachbarschaft und verkauft ein Feld nach dem anderen und jetzt das Haus. Das heißt, er ist immer noch spielsüchtig. Ich gehe davon aus, ich habe keinen Einblick mehr. Er hat auch Grundbesitz, weil er Landwirt wahrscheinlich war. Oder das heißt, er verkauft ein Stück Land nach dem anderen und irgendwann ist nichts mehr da und er ist komplett ruiniert. Ja. Ja. Ihr habt Kinder? Ja, 4 Stück. 4 Stück. Wie sehen die denn die ganze Sache? 3 habe von Anfang an zu mir gehalten. Mhm. Die 4. Der arme Papa. Der arme Baba, wie soll der jetzt zurechtkommen? Mit seiner Wäsche, mit seinem Wohnungputzen und. Die hat ihm alles gemacht und mit mir spricht sie nicht mehr. Mhm. Ich habe das auch, ich habe ihr meinen Standpunkt mal klar gemacht. Sie ist auch 33 mittlerweile. Ja, aber was auch bitter ist für dich, dass deine Tochter dich dann links liegen lässt. Ja, es tut weh. Ja. Aber du findest die Entscheidung, dass du dich 2005 von ihm getrennt hast, richtig? Die war viel zu spät. Die war viel zu spät, glaube ich auch. Viel zu spät. Dieser Mann hat dir sehr viel Nerven und sehr viel Lebensenergie geraubt. Ja. Mhm. Ja. Bist du denn heute so auch erleichtert und froh, dass du aus dem Ganzen raus bist? Oder wirkt das irgendwie alles noch nach? Ich bin erst froh. Er wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich sehe das Haus jeden Tag. Mhm. Ich sehe das Feld. Ich bin erst froh, wenn er es verkauft hat und ist weit weg von mir. Ah ja, du willst ihn auch gar nicht mehr sehen. Nee. Wie ist denn das, wenn ihr wohnt offensichtlich in einem kleineren Ort oder einem Dorf. Ja. Wenn du ihn auf der Straße so siehst, wie redet ihr miteinander, oder? Grüßt ihr euch zumindest? Ich grüße. Ja. Kommt was zurück, ist gut. Kommt nichts zurück, ist mir auch egal. Mhm. Ich spreche, geht nicht. Ich hatte einmal angerufen, welche die Kinder. Mhm. dass er auch noch Kinder hat und sich auch daran beteiligen sollte. Und da hat er nur gesagt, mir zur Antwort zu geben, du hast sehr gut, du kannst mit Geld umgehen, du kannst sparen. Da habe ich gesagt, das ist nicht das Thema. Ich möchte, dass du dir auch mal Gedanken um die Kinder machst. Aber da bist du auf taube Ohren gestoßen. Ja. Ja. Also, ich habe deinen Anruf jetzt auch so aufgefasst, Helga. Du nahmst ja Bezug auf ein Gespräch am Freitag in der Sendung mit einem spielsüchtigen Mann. Ja. Man muss sich so schnell wie möglich Hilfe suchen, weil man untergeht, im Strudel verloren ist. Und das hast du sehr anschaulich geschildert. Dafür danke ich dir sehr herzlich und finde deine Entscheidung wirklich richtig und konsequent. Wenn sie vielleicht auch ein bisschen spät war, aber du hast sie gefällt und nur darum geht es. Ja. Wünsche dir... Und seitdem geht mir es gesundheitlich wieder gut. Siehst du? Ich habe vor 10 Jahren die EU-Rente gekriegt und gehe heute wieder arbeiten auf die 400-Euro-Basis, damit ich hier mein Haus halten kann. Ja, also es geht rundherum bergauf. Ja. So soll es auch bleiben. Und dann hoffe ich, dass es noch weiter bergauf geht und du ganz deinen Frieden und deine Ruhe findest. Eine Bitte hätte ich gerne. Noch. Wenn das möglich wäre, dass der junge Mann und ich mal irgendwie in Kontakt können kommen könnten. Können wir sehr gerne arrangieren. Wenn das verspreche ich. Wenn er das will, ich kann ihm mal die Sache von der anderen Seite schildern. Genau. Bevor es zu spät ist. Das machen wir. Helga, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Gerne, und auf Wiedersehen. Mach weiter so, das ist eine super Sendung. Dankeschön. Tschüss, Helga. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema von morgen nennen. Morgen heißt unser Thema... Ich gebe die Hoffnung nicht auf und möchte gerne morgen mit Leuten reden, die in einer schwierigen und vielleicht sogar, ausweglosen Situation sind, aber dennoch nicht aufgegeben haben und hoffen, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Also, ich will mit Kämpfern morgen reden, die sagen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aus welchen Gründen ihr auch immer in eine schwierige Lage gekommen seid, vielleicht was Finanzielles, vielleicht... eine Liebesproblematik, vielleicht eine schwere Krankheit und man glaubt, eigentlich gibt es da keine Lösung und keinen Ausweg, aber ihr sagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen möchtet, ich möchte das sehr gerne, dann meldet euch. Ab 0 Uhr morgen könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer und während der Sendung und natürlich mailen. Thema morgen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Heute weiterhin mit der freien und offenen Themenrunde und hier ist Bilal. Stimmt das? Ja, richtig. Bilal, 34. Guten Morgen, Bilal. Ja. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mehrere Jahre im Gefängnis verbracht habe. Wie viele Jahre? 7 Jahre, 9 Monate. 7 Jahre. Und wie lange bist du jetzt raus schon? Jetzt bin ich fast 4 Jahre draußen. Ja. Weswegen warst du im Gefängnis, Bilal? Ich habe Drogen verkauft. Drogendealer? Ja, richtig. Harte Drogen? Ja, hier unter weiche Drogen. Grand Haschisch habe ich verkauft. Haschisch? Ausschließlich Haschisch? Ja, ausschließlich Haschisch. Ja. Da bekommt man 7 Jahre für? Ja, das waren ein bisschen mehr wie gewöhnlich. Ja. Also ich wurde verurteilt für 3,5 Tonnen. Ich habe insgesamt eine Freiheitsstrafe von fast 11 Jahren und 6 Monaten bekommen. Du bist verurteilt worden wegen 3,5 Tonnen Haschisch? Ja, richtig. Boah. Wo hast du die denn herbezogen? Aus Marokko. Und wo hast du die gelagert? In Spanien. In Spanien, dann sind die halt, je nachdem in welchem Land, mit LKWs, Transporter, Sprinter in den jeweiligen Ländern gebracht worden, wo die Kunden halt waren. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist Drogenhandel im großen Stil. Ja, richtig. Ja. Ja. 7 Jahre im Gefängnis. 7 Jahre und 9 Monate. Und 9 Monate. Ja. Ja, wurde halt vorzeitig aus der Haft entlassen. Aufgrund guter Führung und habe dann praktisch ein neues Leben angefangen. In der Stadt, wo ich vorher gelebt habe, habe ich mich komplett abgewendet, bin komplett woanders hingezogen. Ja. Weil eigentlich da, wo ich gewohnt habe, jeder wusste, was ich gemacht habe. Das glaube ich. Wie sieht denn dein neues Leben, das jetzt auch schon 4 Jahre andauert, wie sieht das neue Leben aus? Was tust du? Ganz solide. Ganz solide. Ich bin selbstständig. Was machst du? Ich habe einen Schlüsseldienst. Ah. Schlüsseldienst. Ich hoffe auch nur für legale Zwecke. Natürlich. Ja. Naja, hat man gleich so einen Gedanke. Richtig. Das ist der Gedanke, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit zu kämpfen habe. Vorurteilt. Ah. Man hört Gefängnis. Und verstehen. Dann Ah ja. Der macht nachts nicht nur tagsüber die Türen auf, auch nachts. Ah, interessant. Das sind wirklich so Vorurteile, die dir begegnen. Die hast du halt alle selber auch geäußert. Und schon habe ich es gerade in der Richtung auch gesagt. Richtig. Na, du hast es vielleicht jetzt nicht so gemeint oder oder vielleicht nicht mit den Hintergedanken, aber das sind genau die Dinger, die mir dann halt auffallen. Mhm. Deswegen weiß hier niemand von meiner Vergangenheit, soll auch niemals jemand wissen, wie meine Vergangenheit aussah. Hier kennen die nur mein neues Leben, mein seriöses Leben. Achso, du hast Angst vor diesem Vorteil. Dieser Vorteil ist dir noch nicht begegnet, weil du ja nichts sagst von deiner Vergangenheit. Ich habe einen ziemlich schwierigen Stand gehabt nach der Haftentlassung. Das ist nicht so, dass ich rausgekommen bin und gesagt habe, gut, jetzt mach's mal schnell einen Schlüsseldienst, du verdienst viel Geld. Sondern ich war erstmal perspektivlos. Glaube ich, das ist ja auch schwer, wenn man 7 Jahre im Knast war. Man steht da, man weiß nicht, was man machen soll. Hattest du denn vorher irgendwas gelernt? Vorher? Ich habe im Gefängnis studiert. Bitte? Ich habe im Gefängnis studiert. Du hast im Gefängnis studiert? Ja, richtig. Was hast du studiert? Ich habe BWL angefangen. Nicht zu Ende gemacht, aber bis zum Vordiplom halt an der Fernuni Hagen. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes, Bilal? Ja, dass meine Bewährung nächsten Monat abläuft und ich mich eigentlich immer noch gefangen fühle. Obwohl ich seit 4 Jahren draußen bin. Die haben vor 3 Wochen von mir eine DNA-Probe genommen, aufgrund meiner Vorstrafe. Wiederum einer Vorverurteilung gleichkommt, meiner Meinung nach. Stehst du denn in irgendeinem Verdacht? Nein, das wird generell von straffälligen Leuten genommen. Ach so. Die wird dann halt in eine Kartei und falls mal irgendwas sein sollte. Kann man 4 Jahre auf Bewährung sein? Wenn du verurteilt wirst, nicht. Aber wenn du eine Rechtsstrafe oder wenn die Rechtsstrafe auf Bewährung gesetzt wird, dann können die auch auf Bewährung gesetzt werden, weil in Deutschland man halt 2/3 der Strafe absitzen muss, bevor man überhaupt die Chance auf eine Bewährung hat. Und so war es jetzt bei dir. Richtig. Und diese DNA-Probe dient dient der Archivierung sozusagen für den Fall. Richtig. Aber ist natürlich sehr, sehr demütigend, wenn man das dann machen muss. Immer Angst, ich sag mal, wenn ich heute im Pennymarkt einkaufen gehe und Zigarette rauche, die wegschmeiße und 2 Minuten später der Laden überfallen wird, dann sammeln die Spuren und dann kann man ganz schnell wieder in irgendeine Ecke gedrängt werden. So, da sind ganz viele Sachen. Man hat sich auch irgendwo Feinde gemacht mit dem ganzen Umfeld von früher. Du brauchst nur einmal vom Glas nippen und die nimmt dein Glas und stellst irgendwo hin, wo eine Straftat begangen worden ist oder sonst irgendwas. Also diese Angst ständig mitzuschleppen. Dieses Freisein und doch nicht frei sein. Du hast eine kleine Firma aufgebaut. Hast du auch eine Familie oder eine Freundin? Eine Familie. Ich habe eine Frau und einen Sohn. Ah ja. Und deine Frau weiß aber über alles Bescheid. Meine Frau habe ich geheiratet 6 Monate, bevor ich verhaftet worden bin. Ah, das heißt, sie hat so lange auf dich gewartet. Sie hat so lange auf mich gewartet. Das ist ja toll. Das ist ja ein Liebesbeweis, du. Ja. Und wie alt ist euer Kind? 10 Tage nach meiner Haftentlassung geboren worden. Ah ja. Das heißt, ist es jetzt auch immer noch eine glückliche Beziehung mit deiner Frau? Ja. Das ein oder andere Problem, was aus der Vergangenheit eigentlich noch mitgeschleppt worden ist. Aber ich denke mal, das ist in jeder Beziehung normal. Du hast ja dann, was ich ja erstaunlich finde und toll finde, Kompliment, du hast ja dann einen radikalen Wandel vollzogen. Du hast dich offensichtlich in dem Knast sehr gut benommen, du hast dich weitergebildet im Knast und hast, als du rausgekommen bist, gesagt, nie wieder so etwas, obwohl du ja eine große Nummer warst, gehe ich mal von aus. Naja, gut, aber so ein Kleinkrimineller warst du nur auch nicht. Nein. Wie erklärst du dir das, dass du so eine Kehrtwende geschafft hast und gemacht hast? Das ist keine Kehrtwende, das ist einfach, mit der Schule, die Schule habe ich vorher schon, bevor ich inhaftiert worden bin, habe ich ein Studium angefangen als Bauingenieur. Bin dann halt aufgrund der Verhaftung konnte ich das Studium halt nicht zu Ende führen. Es ist nicht so, dass ich vorher ungebildet war oder meine Bildung nicht. Nein, aber du hast ja immerhin danach die Entscheidung getroffen, nie wieder Knast, nie wieder illegale Welt. Warum? Ja, während des Knastes. weil kein Tag oder kein Geld der Welt kann einen Tag Freiheit bezahlen. Das stimmt, da hast du recht. So, ja. Und wenn man da eingesperrt ist wie ein Tier. Ja. Und eigentlich das Liebste genommen wird, was man hat, dann macht man sich seine Gedanken. Mhm. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass es nicht das Gefängnis ist oder die Bediensteten oder sonst irgendwelche Leute, die in diesem Gefängnis arbeiten, dazu auch nur einen Millimeter beigetragen haben. Im Gegenteil, wenn man nicht stark genug ist, dann treiben die eigentlich einen nur dazu, noch krimineller zu werden. Ja. Also, ich muss nochmal sagen, Respekt für deine Entscheidung und Respekt für dein Leben, was du jetzt führst. Ich glaube, die andere Sache, von der du gerade erzählt hast, das ist wahrscheinlich der Preis, den du nach wie vor zahlen musst für das, was früher passiert ist. So ist es nun mal und da wirst du durch müssen. Dann werde ich auch. Ja, aber dennoch sage ich dir, ich finde das ausgesprochen toll, was du da machst und hab davor wirklich Respekt. Das sage ich nicht einfach so dahin, weil ich mir schon vorstellen kann, was das, dass das eine große, große Leistung ist, so einen Weg einzuschlagen. Du hast es ja gerade auch angedeutet. Halt immer das Geld, was verführt hat. Ja, ja, klar. Das Geld, was damals da war, ist heute natürlich nicht mehr da. Sag mal, wie wichtig, dass du jetzt auf diesem Weg bist, auf dem du bist, wie wichtig war denn deine Frau eigentlich in der ganzen Geschichte? Die war immer wichtig, die hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Weil im Endeffekt ist es ja nur noch die, die da ist. Freunde wenden sich ab. Weil die war 7 Jahre, weil du wusstest, du warst 7 Jahre im Knast und die Frau ist 7 Jahre an deiner Seite geblieben. Ja, nicht nur 7 Jahre. Man geht ja immer vom Schlimmsten aus, weil man ja nicht mit. Ja, genau, es hätte ja noch länger sein können, ja. Richtig. Ja. So, und das ist ja auch immer so eine Sache, und weil die Haftentlassung ja auch immer auf der Kippe stand. Man hat Leute nicht verraten, man hat keine Aussage, man war in dem Sinne nicht kooperativ. Ja. Der Justiz gegenüber. Ja. Nur halt, ich habe für das gebüßt, was ich getan habe, und sie sah es nicht als meine Aufgabe an, irgendwelche Leute der Justiz auszuliefern. Das denke ich mal immer. Das ist ja ein anderes Thema. Ich gratuliere dir zu deiner Frau und nochmal gratuliere ich dir zu deinem Weg und hoffe, dass du nie wieder in irgendwelche problematischen Situationen kommst und dass du ein nach wie vor oder noch viel erfolgreicher Geschäftsmann demnächst sein wirst. Alles Gute, ja, vielen Dank. Alles Gute noch für deine Seele. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Okay. 0800 220 50. Angelika, 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Angelika. Ich grüße dich. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr berufstätig. Ja. Und höre jetzt immer die halbe Nacht deine Sendung. Ah. Was ich früher auch gemacht habe, aber dann morgens nicht aus dem Bett kam. Verstehe, es ist ja auch spät. Ja. Ganz toll. Jetzt habe ich aber auch mal ein Problem. Ja. Und zwar, kurze Vorgeschichte. Ich habe vor 20 Jahren von Berufswegen eine Dame kennengelernt, die eine Generation älter ist als ich. Und als sie aufhörte zu arbeiten mit 80 Jahren, da hat sie dann, sie lebte mit ihrem Bruder zusammen 50 Jahre lang Haus an Haus. Mhm. Und nachdem sie nicht mehr gearbeitet hat, hatte sie eben dann Zeit. Wir waren alle sehr gestresst. Also ich hatte noch beruflichen Stress und sie nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir, nachdem sie nicht mehr gearbeitet hat, 8 Jahre lang täglich telefoniert. Mhm. Die ersten vier Jahre waren ganz toll. Sie war für mich so ein Mutterersatz. 8 Jahre täglich telefoniert? Täglich. Und nicht persönlich getroffen? Doch, auch zwischendurch, aber nur zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Wie weit wohntet ihr denn auseinander? 10 Minuten. Ach, und dann so selten getroffen? Ja, sie wollte das nicht. Die haben sich dann beide eingeigelt. Mhm. Und das sah dann auch aus wie bei den Messis, als ich dann dahin kam und so. Also waren dann auch kränklich. Ja, die ersten 4 Jahre waren so ganz toll, gesprächsweise Ersatzmami. Die hat sich für alles interessiert, für Männergeschichten, für meine Kinder. Und alles fand ich ganz toll. Dann baute sie gesundheitlich ab. Mhm. Wurde dann auch leicht vergesslich, dass ich will damit sagen, diese Gespräche, die nächsten 4 Jahre, also von den 8 Jahren, die 4 Jahre, waren sehr schleppend und sehr anstrengend für mich. Mhm. Und sie bestand eigentlich drauf, abends um 10 zu telefonieren, wenn der Bruder eingeschlafen war, das Fernsehprogramm nicht mehr so interessant war, dann hat sie also abends um 10 angerufen, das so anderthalb Stunden täglich. Ist ja auch bizarr, wenn man jeden Abend um 10 telefonieren muss, ja, und quasi. Und wenn ich um 8 Uhr angerufen habe, damit ich es mal hinter mich bringe, nein, jetzt kommt ein schöner Film und jetzt geht es nicht. Und wie lange habt ihr gesprochen? Anderthalb Stunden. Täglich. So, und dann? Dann ist sie ziemlich schnell verstorben. Mhm. Und den Bruder, den habe ich vielleicht dreimal gesehen in den Jahren. Der hat sich immer verkrümelt. Es ist also so ein Einzelgänger. Mhm. Sie waren beide nicht verheiratet, haben keine Kinder und vollkommen anhanglos. Ja. Wie anhanglos sie waren, habe ich dann erst erfahren, nachdem sie gestorben war und er mich anrief. Ich hatte immer gesagt, ja, wenn es Ihnen mal schlecht geht, bin ich auch in schlechten Zeiten für Sie da, weil wir uns so toll verstanden haben. Aber mit ihm habe ich ja eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Und er wann ist denn die Frau verstorben? Vor wie vielen Jahren? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Mhm. So, also das waren die ersten 8 Jahre. Und jetzt kümmerst du dich um diesen Mann? Jetzt kümmere ich mich, also jetzt ist sie gestorben und dann kam also raus, sie war also Anwältin, die hat alles gemacht für ihn. Der Mann konnte noch nicht mal Geld abheben, überhaupt gar nichts. Wie alt ist denn der Mann heute? 94. 94. Mhm. Und dann habe ich der Schwester zuliebe und ihm zuliebe die Beerdigung alles organisiert. Mhm. Und er war auch noch so ganz gut drauf körperlich. War denn der so freundlich, als du denn zu ihm kamst? Und Ja, und dankbar und alles Mögliche. Und jetzt bin ich gespannt auf den Grund deines Anrufs. Ja, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Also es geht jetzt seit 4 Jahren, dass ich für den alles mache. Mhm. Also auch das Schriftliche. Inzwischen ist er erblindet, ist im Heim. Und ich bin die einzige Vertrauensperson. Wir haben dann auch eine Stiftung gegründet, weil er ein wahnsinniges Vermögen hat. Irre. Oh. Wahnsinnige Irre. Also ich will mal sagen, irre. 10 also, Millionen, ne? Ach. Mhm. Woher hat der Mann so viel Geld? Die haben beide geschuftet und... Also sie war Anwältin und er? Ja, Professor. Aha. Was für ein Professor? Professor der Medizin. Ach so, ja gut, da kann man viel Geld verdienen. Und in der Forschung auch, ja. 10 Millionen Euro, schätzt du das Vermögen? Nein, das weiß ich. Das weißt du? Ich weiß alles. Und das ist alles in diese gemeinnützige Stiftung übergegangen. Ja, alles. Alles. Also der Rest ist testamentarisch auch noch in die Stiftung festgelegt. Nun habe ich natürlich auch... Ich lasse mich mal kurz was fragen. Wenn das so ein steinreicher Mann ist und du dich seit 4 Jahren um den kümmerst, bezahlt der dich denn auch ordentlich? Ja, er wollte mir pro Stunde 10 Euro geben. Also das war ein bisschen, vielleicht ein bisschen wenig. Ich habe ja wirklich alles gemacht. Ich bin mit ihm einkaufen gefahren, als er noch sehen konnte. Aber Autofahren konnte er nicht mehr. Wir haben die Wohnung da entfloht. Wir haben den Hund einschläfern lassen, der war verblutet. Du warst wirklich gute Fee da? Ja. Hast du die 10 Euro ganz abgelehnt? Oder Nein, ich habe gesagt, also ich mache das jetzt für die Schwester. Mhm. Und ich habe dann immer gedacht, das mache ich das noch, dann höre ich auf, dann mache ich das noch. Aber so kam eins nach dem anderen. So, und das wurde also immer schlimmer und schlimmer. Und so, jetzt sind 4 Jahre rum. Und nun? So. Und jetzt wird er also ein bisschen aggressiv, ist im Heim. Jetzt muss ich sagen, ich hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Mhm. Und dann ist mein Sohn hingegangen und gesagt, meine Mutter kann jetzt für sie nichts mehr tun. Ja, das geht aber nicht, ich brauche sie und so. Und ist jetzt eigentlich im Heim ganz gut versorgt, aber fängt jetzt da an zu spinnen. Wo ist denn jetzt dein Konflikt? Mein Konflikt ist das, dass ich nicht mehr belastbar bin seit meines Herzinfarktes, also psychisch, körperlich geht's mir ganz gut. Und das Heim mir jetzt mich gebeten hat, die Betreuung zu übernehmen, weil er jetzt eben starrsinnig wird und die im Heim. Was heißt die Betreuung übernehmen? Die gerichtliche Betreuung, also die gesetzliche Vormundschaft quasi. Vormundschaft, ja. Und das? Das will er also nur bedingt, also wenn es ums Geld geht. Also nochmal, was ist dein Konflikt? Ist dein Konflikt zu sagen, ja, ich mache das oder ich gehe ganz raus aus dieser Geschichte? Ja, ich gehe ganz raus aus der Geschichte, möchte ich. Mhm. Und ich habe aber ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, das ist jetzt mein Konflikt. Dieser Mensch hat niemanden. Ja. War aber auch zu früheren Zeiten nicht sehr beliebt hier, weit und breit. Ich habe ganz Hat er sich denn so in den 4 Jahren, hat er sich dir gegenüber, abgesehen von der Knausigkeit, so menschlich korrekt verhalten? Ja, gut, er hat schon mal hier so aufgetrumpft und hat mich so als seine Bedienstete, und wenn ich dann gesagt habe, na, ich mache das jetzt nicht mehr, also ich habe auch schon Geld bekommen, muss ich sagen, also ich habe das jetzt nicht rein ehrenamtlich gemacht, ich habe nie was verlangt. Wie viel Geld hast du denn in den Jahren so über den Daumen gekriegt? Ja, also ich hab so viel gekriegt, dass ich es versteuern muss, 30% Schenkungssteuer als fremde Person. Das heißt, wie viel sind das dann? Ja, das sind, ich weiß nicht, es hören wahrscheinlich einige mit. Ich möchte das jetzt, es ist schon, für meine Verhältnisse, sagen wir mal, für meine Verhältnisse, ich bin nicht stinkreich, also mir hat es jetzt schon geholfen. Hm, verstehe. Okay. Über verschiedene Klippen. So. So, jetzt stehst du vor dem großen Problem, lasse ich den Mann jetzt ganz alleine? Ja, genau. Oder gibt es nicht einen Mittelweg, dass jemand anders die Vormannschaft übernimmt? Er will das nicht, er will das nicht. Er will, dass du die übernimmst? Ja, ich will, soll das machen. Und jetzt geht's ja auch dann um die Patientenverfügung, Betreuung. Mhm. Es gab einen neuen Heimvertrag. Das heißt, da kommt eine ganze Menge Aufgaben und Verpflichtungen kämen da auf dich zu. Ja. Wenn du es machen würdest. Ja, ja. Du bist, sagst du, dass du selbst... Ich bin ja dann voll verantwortlich. Verstehe. Ich bin ja jetzt nicht voll verantwortlich. Ja, ich hab's ja alles freiwillig. Mhm. Und du sagst, dass du selbst gesundheitlich angeschlagen bist. Ja. Und auch etwas mürbe und ermüdet in dieser ganzen Angelegenheit. Das ganze Spiel geht 12 Jahre. Ich muss ihn jeden Tag anrufen, das Fernsehprogramm vorlesen, mit ihm reden. Ich höre immer dieselben Sätze, wie es halt so ist mit so älteren Herrschaften. Wenn ich meine Zähne machen lassen muss, dann sagt er, ja, ich habe auch keine Zähne, Sie brauchen keine Zähne. Es ist irgendwie anstrengend. Ja. Wer ist dein vertrautester Mensch zurzeit? Du, ich habe jetzt auch eine psychologische Beratung, weil ich Herzängste hatte nach dem Infarkt. Ja. Ich bin ja reanimiert worden und habe, also körperlich geht's mir eigentlich ganz gut, aber ich habe... Ja. Die Frage war, wer ist dein engster Vertrauter im Moment? Hast du einen Verwandte? Nein, ich habe einen Sohn, ich habe keine Verwandten mehr. Du hast einen Sohn, okay, der Sohn ist wie alt? 38. Der kennt die Geschichte auch? Der kennt die Geschichte. Was sagt er dazu? Gar nichts. Wie gar nichts? Der sagt, das musst du selber wissen, Mama. Der sagt, das ist wieder ein toller Ratschlag. Ja. Das ist ein toller Ratschlag. Natürlich muss man selber wissen, aber man will doch mal die Meinung vom Sohn hören. Nein, der hält sich da raus. Ich kriege halt mal die Enkelkinder auch noch dann immer so. Also sagen wir mal, das Verhältnis ist jetzt, wir haben nicht die gleiche Wellenlänge, so will ich das mal ausdrücken. Also ich will dir jetzt mal was sagen, Angelika. So wie du es geschildert hast, es ist ja eine große und komplizierte Geschichte. Mhm. Habe ich so den Eindruck, dass dich das sehr belastet? Furchtbar. Es zieht mich runter. Du hast schon einen gewissen Lohn für all die vielen Arbeiten bekommen und ja. Das ist ja dann auch in Ordnung so. Das ist auch völlig klar, wenn jemand wohlhabend ist. Mhm. Da muss man natürlich irgendwann auch mal überlegen, mache ich mich ganz kaputt, wenn ich mich da noch mehr reinknie? Ja. Oder ziehe ich die Reißleine und baue jetzt auch einen Selbstschutz für mich auf? Ja. Da du ja auch eine kranke Frau bist. Du bist reanimiert, du hast einen Herzanfall, du bist in psychologischer Behandlung, das heißt, du bist eine angeschlagene Frau. Mhm. Und 65 Jahre alt. Ja. Finde ich es eigentlich so aufgrund der Faktenlage, die ich jetzt erkannt habe, die du mir erzählt hast, fände ich es moralisch legitim, sich zurückzuziehen. Weil das Heim sich ja auf mich verlässt. Die haben dann gesagt, nein, sie beantragen keine Betreuung. Dann läuft es halt so weiter. Und ich sage, ich übernehme keine Verantwortung. Ich habe keine Verantwortung. Mhm. Ich habe zwar welche übernommen, aber immer noch freiwillig, so nach dem Motto. Mhm. Also von der Intuition her würdest du auch am liebsten sagen, ich gehe raus. Ich habe die Schnauze. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn ich davon komme oder ich muss immer auf die Uhr gucken, jeden Abend .7 anrufen. Wenn ich nicht anrufe, ruft er bis zu 15 Mal an Handy, Telefon. Eigentlich ist die Sache ja schon beantwortet jetzt damit, was du gesagt aber hast. Aber es ist so wahnsinnig schwierig, dahin zu gehen. Also ich habe das schon mal versucht, dann weint er und sagt, er hat niemanden und ich bin doch wie seine Tochter. Mhm. Was sagt deine Psychologin denn? Schluss machen. Innerhalb von 2 Wochen erwartet er einen den Schlussbericht von mir. Der Psychologe sagt das? Ja. Hm. Also, ich tendiere auch in die Richtung, Angelika, aufgrund dessen, was du gesagt hast. Ich würde aber gerne meine Psychologin auch noch hinzuziehen. Dann weißt du noch eine Meinung, die hat unser Gespräch mitgehört. Ja. Dann könnt ihr gleich anknüpfen. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Ich habe dir meine Einschätzung gesagt. Ich glaube, mehr kann ich auch gar nicht sagen. Ja, das war schon prima. Ja? Ich wollte einfach mal was Neutrales hören. Ja, na klar, verstehe ich. Die Leute, die mich jetzt umgeben, die sagen, es gibt auch welche, die sagen, da musst du jetzt durch, du kannst dich nicht alleine lassen. Ja, ja. Also, wir machen das jetzt so. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Angelika, auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön. Hier ist der Marius. Marius ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marius. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Ja, ich möchte mit dir über meine Mutter reden. Ja? Ich hab's mit ihr ziemlich schlechten Kontakt. Also der Kontakt ist zwar schon gut, aber nicht ganz so gut. Warum ist der Kontakt schlecht? Das geht darum, meine Mutter war noch verheiratet, die letzten 20 Jahre jetzt, oder 18 Jahre, mit meinem Stiefvater. Und ja. Der hat mich ziemlich oft geschlagen. Also du bist quasi, wenn die 18 Jahre mit dem verheiratet waren, bist du quasi mit dem aufgewachsen? Ja, sozusagen schon, ja. Und dein leiblicher Vater, wo ist der? Mit dem habe ich Kontakt, also ich wohne bei seinen Eltern. Ja, also... Ich sehe meinen Vater auch jeden Tag. Und das ist okay? Ja, das ist okay. Mhm. So, also schlechte Zeit gehabt mit dem Stiefvater? Ja, genau. Also es gab halt immer Schläge oder ich bin unter Druck gesetzt worden, dass ich halt nicht zu meiner Oma darf, weil da bin ich immer gerne hingegangen, da hatte ich einfach meine Ruhe. Mhm. Und jetzt hat sich meine Mutter am 1. dieses Jahres von ihm getrennt, er ist ausgezogen. Mhm. Und jetzt mit einem neuen Mann zusammen. Ich verstehe mich auch ziemlich gut mit dem. Mhm. Und es ist einfach noch das Problem, ich frage mich einfach, warum meine Mutter nie was gemacht hat, als mein Stiefvater mich geschlagen hat. Finde ich allerdings auch. Habe ich gerade sofort gedacht, als du das gesagt hast. Deine Mutter hat all die Jahre zugeschaut, wenn der Typ dich geschlagen hat. Ja, genau. Und ist nicht dazwischen gegangen. Nein. Hat nie Partei für dich ergriffen. Nein. Was hat sie denn gemacht? Gar nichts, einfach zugeschaut. Und wenn du hinterher dann mit ihr alleine mal gesprochen hast, was hat sie dann gesagt? Das habe ich gar nicht gemacht, bis letztes Jahr, da habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, habe ihr einen Brief geschrieben, habe ihr einfach erklärt, wie das die letzten Jahre einfach war. Mhm. Und habe dann das meiner Schwester geschickt und die hat sie dann vorgelesen oder gegeben. Und darauf kam einfach keine gescheite Antwort, also das war einfach Schweigen von meiner Mutter aus. Ach so, die Mutter hat selbst auf den Brief nicht geantwortet. Also nicht direkt. Ich habe dann sozusagen drei Wochen keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Mhm. Wir haben uns halt mal per SMS halt geschrieben. Da hat sie halt gemeint, dass ihr Vater sie auch geschlagen hat, als sie noch klein war und so. Mhm. Aber das ist für mich keine richtige Antwort. Allerdings nicht. Du hast gerade gesagt, eine Schwester. Da gibt's noch eine Schwester? Ja, und noch einen Halbbruder. Also die stammen beide von meinem Stiefvater ab. Achso, lieber, ich stimme beide. Und die hat der Stiefvater nicht geschlagen? Doch, eigentlich auch. Auch. Die haben es also auch nicht gut gehabt? Ja, genau. Wie alt sind die? Mein Bruder wird jetzt 18, meine Schwester wird jetzt 16. Ah ja. Und du hast mit denen eigentlich ganz guten Kontakt? Ja, mit denen habe ich auch noch gut Kontakt. Ja. Also, kommt von deiner Mutter nur vage und nicht befriedigende Ausreden? Ja, genau. Um nicht zu sagen provokante Ausreden? Das sind halt eher so abweichende Ausreden, würde ich mal sagen. Sind denn deine Geschwister, deine Halbgeschwister auf deine Mutter auch sauer, dass die sich nicht da eingemischt hat? Nein, also ich habe mit meinem Bruder mal darüber geredet und der hat halt gemeint, ich soll es halt akzeptieren, wie es war, aber das will ich einfach nicht. Ist deine Mutter denn von dem Stiefvater auch geschlagen worden? Das war vor vier Jahren war das, da ist die auch geschlagen worden, einmal in der Fastnetzeit. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Grund, warum die jetzt sich von dem getrennt hat. Hatte die denn, das konntest du auch sicher ganz gut mitbekommen, hatte die Angst vor deinem Stiefvater? Das weiß ich halt nicht, weil, also ich weiß nicht, ich habe das nicht mitbekommen, dass die geschlagen worden ist. Aber so generell kriegt man das doch mit in der Familie, ob der Vater so ein starke Persönlichkeit ist, dass die Mutter eigentlich auch Angst vor dem hat. Nee, es war eigentlich immer alles normal, fand ich. Alles normal? Ja. Mhm. Ja, und nun hast du ein sehr verspanntes Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, genau, ich besuchte zwar oft noch, aber... Ich weiß halt nicht, was ich dann sagen soll. Mhm. Ich finde es erstaunlich, dass du so viel machst. Du hast einen Brief geschrieben, du bittest um ein Gespräch, du versuchst ja irgendwie die Sache zu bereinigen oder zumindest darüber, und sie reagiert gar nicht darauf. Sozusagen, ja. Also ich finde es nochmal toll, dass du es machst und finde es schlimm, dass deine Mutter so starr ist. Ja. Sie könnte ja zumindest sagen, es tut mir leid, ich habe nicht die Kraft dazu gehabt damals. Ja, auf das warte ich einfach auf eine Entschuldigung oder. Ja, wenn es wenigstens das wäre. Das wäre immer noch keine richtige Erklärung, aber es wäre zumindest ein Anfang. Aber wenn sie einfach sagt, ja, ich bin früher auch geschlagen worden von meinem Vater, na super, da kommen wir nicht weiter. Ja, schon mal. Was haben denn deine Oma und Opa zu der ganzen Sache damals immer so gesagt? Also ich habe es meiner Oma vor 2 Jahren oder ein Jahr habe ich sie halt erstmal richtig erklärt. Ach so, die wussten das früher gar nicht. Ich dachte immer, die wusste das selber, aber anscheinend wusste es auch nicht. Ah ja. Und ich sag mal so, ich habe mit 13, habe ich meinem Vater auch halt irgendwie gesagt, weil ich einfach nicht mehr das ausgehalten habe, die ganze Streit und so. Hm. Und dann hat mein Vater mit meiner Mutter geredet und dann hat es eigentlich aufgehört mit der Schläge, aber ich habe noch dann bei meiner Mutter gewohnt. Mhm. Und dann bin ich 2006 oder so ausgezogen, mhm. wegen schulisch, ja wegen der Schule einfach, weil da meine Oma was besser in die Schule konnte. Mhm. Und dann habe ich hier vor 2-3 Jahren, habe ich einfach mal gesagt, wie es halt war, und da hat die gesagt, ja, sie wusste davon gar nichts. Und die Oma? Ja, die Oma, genau. Mhm. Und dann haben wir öfters auch nachts darüber geredet. Mhm. Hat denn der Stiefvater dich so geschlagen, dass du auch verletzt warst? Nein, das nicht. Es waren einfach nur so Ohrfeigen oder sowas in der Art. Also immer in Angst gelebt und immer. Ja, genau. Also keine ganz schlimme Gewalt, aber es hat nun, also schlimm genug war es. Ja, genau. So kann man sagen. Ja. Mensch, Marius, da kannst du gar nicht viel machen. Du machst schon so viel und du machst das alles richtig, finde ich. Deine Mutter ist am Zug, die ist die Erfahrenere und die Ältere, die müsste auf dich zugehen und mit dir das Gespräch suchen. Du, ja, klar. Du gibst ihr ja das Angebot schon. Ja, mehr kannst du fast gar nicht machen. Auch das immer wieder hingehen ist schon erstaunlich, dass du es tust. Irgendwann würde ich sagen, pass mal auf, ich komme dich jetzt nicht mehr besuchen, wenn du nicht richtig mit mir redest. Ja, das Besuchen hat auch noch andere Gründe, weil meine Mutter hat auch noch ein paar Tiere, wo ich ziemlich gern habe und so. Die mag ich natürlich auch noch sehen. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin zurzeit arbeitslos, aber ich habe Fachlagerist gelernt. Ja. Und bin jetzt letzten Sommer die Lehre ist zu Ende geworden. Ja. Gegangen, und dann bin ich jetzt auch leider arbeitslos geworden. Ah ja, schade. Ja. Und was ja. sind das für Tiere, die du so gerne magst? Das sind so Vögel, so Nymphensittiche. Ach so, ah ja. Und ich hatte selber einen, den habe ich damals gefangen. Ist halt frei rumgeflogen, dachte, ich fange ihn lieber, bevor er ja. stirbt oder so, den hat behalten und. Wie nett. Er ist leider auch vor 2 Jahren gestorben. Also Marius, mir tut das sehr leid, was dir da in deinem Leben passiert ist. Du bist ein netter Kerl, finde ich. Und eigentlich wäre es so schön, wenn deine Mutter mit dir das Gespräch suchen würde. Du kannst es ja nochmal versuchen. Und wenn, dann geht es halt nicht. Dann muss sie irgendwann wach werden und das kapieren. Du kannst nicht mehr machen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, mein Lieber. Danke. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich möchte gerne mit Leuten morgen sprechen, die in einer schwierigen Situation sind. Vielleicht sogar in einer ausweglosen Situation. Und die aber dennoch sagen, ich gebe nicht auf und ich habe die Hoffnung, dass sich das Ganze, was immer es auch sein mag, noch zum Guten wendet. Das ist unser Thema morgen. Und morgen möchte ich also gerne mit den Leuten, mit den Kämpfern und den Hoffnungsvollen sprechen, denen es aber eigentlich sehr schlecht geht, aber die noch irgendwo ein Zipfelchen Hoffnung sehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Unser Thema morgen ab 0 Uhr erreichbar unter 0800 220 50 50 oder während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Hier ist noch die Nadja. Und Nadja ist 21. Guten Morgen, Nadja. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine außergewöhnliche Freundschaft. Ja. Heißt halt, dass es eine Freundschaft ist zu einer ehemaligen Lehrerin von mir. Ja. Und diese Freundschaft besteht jetzt 8 Jahre. Also 8 Jahre habe ich sie auch nicht mehr im Unterricht, bin auch gar nicht mehr auf der Schule. Ja, also 8 Jahre, Mensch, du bist 21. Dann begann die Freundschaft, da warst du ja noch minderjährig. Richtig, genau. Und das war auch nur eine Freundschaft am Anfang? Das war auch nur eine Freundschaft, ja. Ich muss sagen, die habe ich mir auf einen ziemlichen, ja, Weg gearbeitet, der absolut gar nicht okay war. Ich habe sie ziemlich unter Druck gesetzt. Mhm. Und also das ging über Bedrohungen, Stalkereien und sowas, Telefonterror, was ich mir geleistet habe. Das hast du gemacht als ganz junges Mädchen, als Kind quasi noch? Richtig, genau, ja. Weil ich mir da nicht anders helfen musste. Ich wusste nicht direkt, ja, wie ordne ich das gefühlsmäßig ein. Warst du verliebt in diese Lehrerin? Oder was war das? Verliebt nicht. Nein. Aber sie hatte irgendwas. Also sie hat mich irgendwie beeindruckt. Ja, die Frage war ja, warum wolltest du sie unbedingt als Freundin haben? Ja, weil sie mich so in dem, wie sie ihren Beruf ausgeführt hat, oder wie sie generell zu mir war, einfach beeindruckt hat. Also sie hatte immer ein offenes Ohr für mich und ja. Ja, wie viel älter ist sie als du? Sie ist genau 31 Jahre älter als ich. 31 Jahre älter, also könnte sie deine Mama sein, sehr gut sogar. Richtig, genau. Sie hat auch eine Tochter, die ist auch 21, also genauso alt wie ich. War das so ein bisschen vielleicht sogar Mama-Ersatz, Mutter-Ersatz für dich? Ja, das war sie sicher auf jeden Fall. Achso, das war sie sicher. Ja. Was war denn das für eine Lehrerin? Welche Fächer? Sport hat sie bei mir unterrichtet. Sport. So, und dann hast du dich erstmal so auf sehr unschöne Art an sie rangepappt. Genau, richtig. So kann man es sagen, ja. Um wirklich diesen persönlichen Kontakt zu kriegen, ja. Was sich eigentlich blöd anhört, weil es ja eigentlich genau das Gegenteilige ist, was ich damit eigentlich erreiche bei Menschen, logischerweise. Allerdings. was mir jetzt damals mit 13 natürlich gar nicht so bewusst war. Aber war ihr das klar, dass du vielleicht ganz andere Motive hast und das gar nicht so böse meinst? Ja, sie hat gedacht, ich mache das aus Hilferufen heraus. War das so? Warst du zu Hause einsam und traurig? Ja, in gewissermaßen, ja, auf jeden Fall. Und seit wann hat sich das denn, nach wie vielen Jahren hat sich das dann so entwickelt, dass es wirklich dann ein guter Kontakt war? Das war dann direkt mit der Aktion, wo ich halt, also ich habe ihre Tochter auch bedroht gehabt. Ach du lieber Himmel. Auch mit 13, mit einer anderen Klassenkameradin damals. Wie bedroht? Ja, wir haben halt einen Zettel geschrieben und haben halt gesagt, ja, deine Tochter kriegen wir auch noch, was eigentlich mehr oder weniger nicht so gemeint war, sondern eigentlich echt nur ein Spaß war, obwohl man mit sowas gar keine Späße macht, klar. Aber danach wurde es dann irgendwie besser? Wie kam das? Genau, danach hatte ich erstmal gar keinen Kontakt zu ihr, weil sie dann auch zur Schulleitung gegangen ist und gesagt hat, so geht das nicht weiter, du hast jetzt seit 2 Jahren bei mir Telefonterror gemacht, ich weiß auch, dass du das bist und so. Mhm. Nur sie wollte mich da halt nicht irgendwie so anschwärzen, sage ich jetzt mal, weil sie immer die Probleme dahinter gesehen hat. Ja, und dann kam es durch die Aktion zum völligen Cut, also auch mit der Schule. Ich musste dann die Schule leider wechseln. Und sie hat dann halt auch gesagt, ich kann das nicht mehr, es bringt einfach nichts mehr. Ja, und dann habe ich das erstmal so akzeptiert. Das waren aber so 3-4 Wochen nur und dann habe ich mich wieder bei ihr gemeldet. Woraufhin sie dann meinte, ja, irgendwie kann sie mich auch nicht alleine lassen. Und seit da, ab dem Zeitpunkt hat sich das praktisch so aufgebaut, dass wir uns wirklich zweimal im Monat getroffen hatten, immer an einem Freitag für mehrere Stunden dann bei ihr und dann einfach geredet haben. Und das geht bis heute? Das geht bis heute noch. Ach, das ist ja toll. Ja, das ist ja wirklich toll. Du bist heute eine 21-jährige junge Frau. Die Frau ist jetzt über 50 schon. Genau, richtig. Und du würdest sagen, das ist wirklich eine gute Freundschaftsverbindung mittlerweile? Ja, eine sehr gute. Sehr gute. Und du hast der Frau auch einiges zu verdanken, kann man das sagen? Ja, ich habe dir eigentlich alles zu verdanken. Ich habe dir eigentlich zu verdanken, dass ich jetzt, also nach diesem ganzen Problem, wirklich da stehe, mein Abitur jetzt gemacht habe. Also super. Bestanden. Ja, Gratulation. Ja, ich hoffe es mal. Ich habe die Ergebnisse mal. Achso, na gut, man hat es ja so im Gefühl ungefähr, ne? Ja, ja. Doch, ich denke, habe schon ein ganz gutes Gefühl. Eine ungewöhnliche Freundschaft. Schön, dass du es uns noch hast erzählen können, Nadja. Nun ist die Sendung gleich rum. Weiterhin wünsche ich euch für eure Freundschaft alles Gute. Alles klar. Alles Liebe. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Henrik Hage. Und morgen heißt unser Thema Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wer von euch sagt das? 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht, gute Nacht.